Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 145 an Schiller. Mit der ganzen Sammlung unserer kleinen Gedichte bin ich noch nicht zustande. Hier kommt einstweilen mein Beitrag von dieser Woche. Wenn wir unsere vorgesetzte Zahl ausfüllen wollen, so werden wir noch einige unserer nächsten Angelegenheiten behandeln müssen, denn wo das Herz voll ist, geht der Mund über, und dann ist es eine herrliche Gelegenheit, die Sachen aus der Studierstube und Rezensentenwelt in das weitere Publikum hinauszuspielen, wo dann einer oder der andere gewiss Feuer fängt, der sonst die Sache hätte vor sich vorbeistreichen lassen. Mir fangen diese Tage nun an recht bunt zu werden. Man übernimmt immer mehr, als man ausführen kann. Leben Sie wohl und grüßen Sie Ihre liebe Frau. Weimar, den 27. Januar 1796. G.